150 Mal in einer Minute. Pumpt deine Bassbox mit hoher Amplitude. 150 Mal in einer Minute. Pumpt deine Bassbox mit hoher Amplitude. 150 Mal in einer Minute. Klopft die Polizei an der Tür zu deiner Bude. 150 Mal in einer Minute. Pumpt deine Bassbox mit hoher Amplitude. 150 Mal in einer Minute. Pumpt deine Bassbox mit hoher Amplitude. 150 Mal in einer Minute. Pumpt deine Bassbox mit hoher Amplitude. 150 Mal in einer Minute. Pumpt deine Bassbox mit hoher Amplitude. 152, seid ihr mit dabei? 152, seid ihr mit dabei? 152, seid ihr mit dabei, wenn die Bässe wieder schneller kommen als die Polizei? 150 Mal in einer Minute. Pumpt deine Bassbox mit hoher Amplitude. 152, seid ihr mit am Start? Wer diesen Sound hört, weiß, wir feiern mit euch hart.